hast du den Bass gehört? Wir spielen und beiden rappen und schreiben, was empört, wenn wir was empört. Und wie es gehört, das ist Massenmord. Bist du schwach geworden, wenn ich was rekord? Was die ganze Zeit gefühlt ist, ist jene empfindest. Hass und Zorn, Hass und Zorn. Mit Hass geboren, mit Bass geboren. Hast du was verloren, ja, den Spaß verloren. Was hältst du von Konkurrenz? Sachlich schmoren, unsere Raps, der ist an. Klasse Born. Wir Borghofen, Harzen, Wiercher. Ey, ist ob schnell checkt, wer's die Verlierer sein? Wir fragen uns die ganze Zeit ins Gehirn, wie es rein. Sie bereit für den Fall, sie kann sein. Lieder schreiben, wieder rein. Für dich wie Kieselsteine, diese Lines, diese Zeit ist auch geil. Und ich beweis euch gerne, es ist zum Rern, dass die dummen Leute immer dümmer werden, dass die guten Leute immer jünger sterben, dass Danke und du guten Grümer werden. Wir fragen uns die ganze Zeit ins Gehirn, wie es rein. Sie bereit für den Fall, sie kann sein. Lieder schreiben, wieder rein. Für dich wie Kieselsteine, diese Lines, diese Zeit ist auch geil. Und ihr wisst sogar nicht, dass wir geredet. Ich warte nicht drauf, bis ihr nichts versteht. Im Business fehlt's an wir zu Ähnlichen. Das sind das Leben, sie hat's verstehen. Ich bin Rapper vor der Mann wie ein Boxenstock. Viele Rapper dieser Szene machen oft nur Schrott. Ich sag stop den Bob, Rap, flop the God. Doch ich bock den Schock, ja ich mag den Job. Du magst den Job, ich hasse den Job. Doch ich mag den Job, let's auch nicht flott. Ja das hoffe ich doch, doch ich hab den Verdacht, dass wir Kommerz machen, will ich Opfer da. Mach doch keine Sorgen, wir machen das schon wegen dem Stoff. Wir offen und Opfer und so. Das ist nicht seit ein paar Wochen oder so. Die Rapper da draußen machen oft nur so. Ja es ist der Neid, der hinderlich quält. Und es ist auch so, es ist der Rinderchabert. Wir fragen uns die ganze Zeit ins Gehirn, wie es rein. Sie bereit für den Fall, sie kann sein. Lieder schreiben, wieder rein. Für dich wie Kieselsteine, diese Lines, diese Zeit ist auch geil. Und ich beweis euch gerne, es ist zum Rern, dass die dummen Leute immer dümmer werden, dass die guten Leute immer jünger sterben, dass Danke und du guten Grümer werden. Wir fragen uns die ganze Zeit ins Gehirn, wie es rein. Sie bereit für den Fall, sie kann sein. Lieder schreiben, wieder rein. Für dich wie Kieselsteine, diese Lines, diese Zeit ist auch geil. Und ihr wisst sogar nicht, dass wir geredet. Ich warte nicht drauf, bis ihr nichts versteht. Im Business fehlt's an wir zu Ähnlichen. Das sind das Leben, sie hat's verstehen. Also schärft den Verstand, nimm dein Leben in die Hand. Wir machen den Feld, das ist Sound in der Lage. Er steht am Rand, wir Frau ohne Gewand. Da kommt man das Ganze, es ist allerhand. Wir kennen sie nicht einfach dran, den Rapper ab an. Wer soll nur den Ball ausschauen? Kopfhörer und ein Mikrofon. Mehr brauch ich nicht, ja, ich bin zu Grund. Ja, ein 16er, mit einem 8er zusammen. Ja, das ist das Biss, wie eine Achterbahn. Wir Bockofen, Harzen, Bierchen. Es habt schnell gecheckt, wer's die Verlierer sein. Ja, es ist der Neid, der euch innerlich quält. Und es ist auch so, es zerrinnt euch ihr Wert. Kopfhörer und ein Mikrofon, mehr brauch ich nicht. Ja, ich bin zu gewohnt, ein 16er und mit einem 8er zusammen. Ja, das ist das Biss, wie eine Achterbahn.